Er ließ die Kupplung ruckartig kommen und redete über Korea und ob diese Hippies wohl nicht mehr alle Tassen im Schrank hätten. »Ganz recht«, sagte ich. »Sammelt sie alle ein und lasst sie an der Kreuzung Haight und Foxbury wieder raus«, sagte er. »Ganz recht«, sagte ich. Er hatte Bier hinter der Sitzbank stehen und bot mir eines an. Ich nahm es, und als er »Nimm dir noch ein Soldat«, sagte, auch ein zweites. Eine halbe Stunde später hielt er auf der Landstraße hinter Castle Rock. »Wir zeigen's den gottverdammten Schlitzaugen.« »Ja, Sir.« »Pass auf dich auf, mein Junge.« »Was hab ich vor?« Und damit fuhr er davon. Inzwischen war es Abend, im Westen zogen weitere Gewitterwolken auf. Ich ging die 6 Meilen die Lake Road hinab. Als ich am See ankam, zog der Regen ein weiteres Mal über den See. Blitze zuckten, Donner grollte, die Luft roch nach Ozon wie ein flammenloses Feuer. Mein Wagen stand noch neben Elgins Mercedes. Ich ging ins Haupthaus. Er hatte das Licht noch nicht angeschaltet. Der Flur lag wie ein dunkler Trichter da. »Elgin?« Keine Antwort. Das Wohnzimmer war leer, der Bücherstapel umgestoßen. Jenseits der Mauer des Schlafes lag mit dem Titel nach oben da. Auf dem Tisch stand ein Glasaschenbecher, daneben waren eine Schachtel Winstons und sein Zippo. Ich nahm das Feuerzeug und steckte es ein, dann ging ich in das ehemalige Speisezimmer. Kurz überlegte ich, ob ich den Raum mit der Couch betreten solle, besann mich dann zum Glück eines Besseren und ging in die andere Hälfte. Ich setzte mich und blickte durch den Einwegspiegel. Was von dem Privatgelehrten noch übrig war, lag auf der Couch. Überall waren Polaroid-Fotos verstreut und dazwischen die Scherben eines Reagenzglases. Elgins Kopf ähnelte einem schwarzen Sack. Wie der sich auf seinem Gesicht ausgebreitet hatte, war auf den Fotos zu erkennen, die nicht auf der Vorderseite zum Liegen gekommen waren. Auch das Bild des roten Hauses mit der grünen Tür und der Plastikbeutel mit der Probe lagen auf dem Boden. Der Beutel war leer. Der schwarze Sack auf seinem Kopf bestand aus Tentakeln. Sie bewegten sich vor und zurück, als er mit dem, was von seinem Mund noch übrig war, Luft holte. Ich erinnerte mich daran, wie er von den unendlichen Universen dort draußen und direkt unter unseren Füßen gesprochen hatte. Ich dachte an den Mann, dem das Gesicht vom Schädel rutschte. Ich dachte an einen brennenden Hubschrauber, der in sein eigenes Napalmmeer stürzte. Ich dachte daran, wie ich Devereaux den Schuh wieder angezogen hatte. Ich dachte an die unbekannten und unbegreiflichen Geschöpfe, die jenseits der Barriere der Träume existieren mochten. Ja, dachte ich, Pläne können sich ändern. Für Elgin war es zu spät, aber für mich vielleicht noch nicht. Mehrere schwarze Fäden bemerkten mich, stiegen aus dem schwarzen Sack auf, schwebten durch den Raum und drückten sich gegen die Scheibe des Einwegspiegels. Weitere kamen hinzu, immer mehr. Sie wanden und krümmten sich vor meinen Augen, bis sie schließlich meinen Namen gebildet hatten. William Davis. In der Küche war ein Gasherd. Ich drehte alle Kochstellen voll auf, dann pustete ich die Gasblumen eine nach der anderen aus. Ich schaltete den Ofen ein, öffnete die Tür und blies auch die Zündflamme darin aus. Während ich die Gasbombe baute, warf ich ständig einen Blick über die Schultern, voller Sokinhai, Angst und Rongran, Schrecken. Ich schloss die Fenster, ich schloss die Türen. Ich ging zum Gästehaus, stopfte meine Habseligkeiten in meinen Seesack und einen Koffer und verstaute beides in meinem Auto. Dann kehrte ich zum Haupthaus zurück und wartete, wobei ich den Feuerzeugdeckel klickend auf- und zuschnappen ließ. Blitze ließen den See brodeln, Donner rumpelte, etwa 10 Minuten später fing es an zu regnen, zuerst nur ein paar Tropfen, das Vorspiel des großen Sturms. Ich öffnete die Tür und roch den Gasgestank, zündete das Zippo an, warf es ins Haus und rannte zum Auto. Als ich dort stand und zu dem Schluss kam, dass nichts passieren würde, explodierte die Küche. In sintflutartigen Regenfällen fuhr ich davon und sah im Rückspiegel, wie das Haus unter dem von Blitzen durchzuckten schwarzen Himmel wie eine Kerze brannte. Bei dem Sturm wagten sich die anderen Bewohner der Lake Road nicht vor die Tür. Und falls doch jemand aus dem Fenster schaute, würde er nicht mehr erkennen als einen schwarzen, autoförmigen Fleck hinter Scheinwerferlicht. Ich ließ Castle Rock hinter mir und fuhr nach Harlow. Der Regen wurde schwächer und hörte schließlich ganz auf. Kurz bevor die Sonne hinter den Bergen New Hampshires unterging, sah ich im Rückspiegel einen Regenbogen. Er verschwand mit Einbruch der Dunkelheit, als hätte man ein Neonschild ausgeknipst. Ich verbrachte die Nacht in einem Motel in Gates Falls und fuhr am nächsten Tag zu der Pension in Portland, in der ich gewohnt hatte, als ich für Tempo tätig gewesen war. Ich sah das Zimmerfreischild im Fenster und klingelte. Mrs. Blake öffnete. »Sie schon wieder.« »Ja, auf dem Schild steht, dass Sie noch ein Zimmer frei haben.« »Stimmt, aber nicht Ihr altes, sondern eins im zweiten Stock, ohne Klimaanlage.« »Ah, ist das denn billiger als das im ersten?« »Nein.« »Ich nehme es.«